Der nächste Song ist wieder ein Jingle. Zum Mitgrillen und Applaus spenden für die Jungs von Radikal. Wir sind total radikal. Wir sind total radikal. Wir sind total radikal. Freunde, die zueinander stehen, Kumpels, die sich gerne sehen, für immer zusammenhalten und niemals auseinander gehen. Saufen, Weiber und viel Spaß, ja, das sind die Jungs von Radikal. Freundschaft haben wir uns im Prinzip gemacht, immer Lutschern bei uns so gelacht. Bis der Morgen grillt, auch wenn der Kater schwer fällt. Da wird nicht gemault und nicht gemotzt, bei uns wird im Quartett gekost. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wir sind total radikal. Wir sind total radikal. Ja. Weil was ist bei uns nicht wert, auch wenn man sie nicht lernen wird. Und die Moral von der Geschichte, die Jungs von Radikal vergisst man nicht. Saufen, Weiber und viel Spaß, die Jungs von Radikal. Freundschaft haben wir uns im Prinzip gemacht, immer Lutscherbel bei uns so gelacht. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you.